kleine Stadt, hinter Bergen und Wäldern versteckt. Damals noch fern der Welt und von ihr unentdeckt. Deine Mauern umwuchert von blühendem Wein, bis tief in deine Gassen hinein. Ich war jung, oft berauscht, Freunde mehr als vom Wein, von euren Lügen, Geschichten und Liedern. Einen Tag meines Lebens geb ich dafür her, wenn es einmal noch wieder so wär. Kleine Stadt, seitdem gingen viele Jahre ins Land, und auch du bist längst von Fremden besetzt, überrannt. Der Gast ist geduldet, geliebt wird sein Geld, so wie überall auf der Welt. Aber ich fühlte mich immer von dir begrüßt und nach jedes Mal freundlich empfangen, wie ein Verlorener Sohn, der seit langem vermisst, nun doch endlich heimgekehrt ist. Kleine Stadt, von wohl allen hier aus diesem Kreis fordern das Schicksal und die Zeit ihren Preis. Und ich denke an die, die nicht mehr bei uns sind, siehe, dass auch mein Leben verrinnt. Wieder andere erlöschen wie Lichter im Wind, wie vom Leben besiegt und gebrochen. Nun fehlt mir ihr Lachen, nun fehlt mir der Klang ihrer Stimme in unserem Gesang. Kleine Stadt, unser Kreis wird bald noch kleiner sein, doch bleibt uns noch immer im Sinne der Wein von Klebur, und wir fühlen noch ein letztes Mal mit unseren Stimmen den Saal. Und wir werden singen, doch wir fragen uns auch, wird es nach uns wohl noch jemand geben, der, wenn unser Gesang erst für immer verklingt, dann noch unsere Lieder singt. Und wir werden singen, doch wir fragen uns auch, wird es nach uns wohl noch jemand geben, der, wenn unser Gesang erst für immer verklingt, dann noch unsere Lieder singt.